Und das Gefühl ist ja schon da, wenn auch versteckt, eine namenlose Angst, eine tiefe Qual der Seele. Wir müssen die Barrieren durchbrechen und zum Fühlen vordringen. Und es sind natürlich Barrieren in unserem Körper und Geist. Sie liegen im Geist als uneingestandene Überzeugungen vor, die unser Weltgefühl und unser Handeln beherrschen. Und sie liegen im Körper als Spannungen vor, der Nerven, der Muskeln, des Herzens. Fühlen oder Gefühl sagen wir häufig, wenn wir eigentlich Emotion oder Empfindung meinen. Wir sagen, ich fühle mich so froh heute, aber auch, diese Lederjacke fühlt sich so schön glatt und weich an. Interessanterweise verweist also dieses eine Wort vielfach auf Geist, Emotionen und Körper, Empfindungen. Und daran zeigt sich bereits, dass wir um die Einheit von Körper und Geist eigentlich schon wissen. Also geht es darum, diese Einheit wirklich zu vollziehen, deinen Körper in deinem Geist zu fühlen, deinen Geist in deinem Körper. Darum fühl deinen Körper, fühl ihn von innen. Fühl das innere Empfinden von Wärme in deinen Armen, in deiner Brust, fühl die Freude, die darin liegt. Wenn du mit diesem inneren Gewahrsein Körper und Geist vereinigst, fühlst du die Energie deines Körpers, wie er voller lebendiger Wärme ist und Geist jede Pore deines Körpers erfüllt. Und hast du erst einmal realisiert, dass Fühlen, Gewahrsein überall im Körper ist, kannst du einen Schritt weitergehen und dich fragen, endet das Fühlen-Gewahrsein an den Grenzen meines Körpers? Wo hört der Körper überhaupt auf? Und wenn das Fühlen-Gewahrsein so weit reicht, weshalb dann nicht weiter? Das fühlende Gewahrsein, das sich über deinen Körper hinaus erstreckt, ist eine hochempfindliche und sehr reale Form der Wahrnehmung. Es ist die Wahrnehmung des Herzens, des vereinigten Herzgeistes. Sie nimmt die Qualitäten der Dinge wahr. Wenn du blau siehst, so siehst du nicht einfach blau, sondern fühlst die Blauheit des Blau in der Energie deines Körpers. Wenn du an eine Freundin denkst, hast du nicht einfach ein Bild vor Augen, sondern fühlst ihre Präsenz, ihren Körpergeist, in deinem eigenen Geist und im Fühlen deines Körpers. Du findest das Fühlen, wenn du weniger auf den Inhalt deiner Sinneswahrnehmungen als auf die Qualität des Wahrnehmens selbst achtest. Betrachte etwas, das du als schön empfindest, eine Blume beispielsweise oder einen Menschen, den du liebst. Achte für eine Weile auf den visuellen Eindruck selbst und lass deine Aufmerksamkeit dann zur Qualität der Erfahrung wechseln, zu dem mit ihr verbundenen Fühlen. Das Fühlen spricht auf Harmonie und Disharmonie an. Es unterscheidet zwischen Farben und Lauten. Blau fühlt sich anders an als Rot, der Ruf einer Krähe anders als der eines Tölpels. Wenn Körper und Geist zusammen auf das von den Sinnen Vermittelte reagieren, dann ist das Fühlen. Sehr zu unserem Schaden wird diese Art des Wahrnehmens und Erkennens in unserer modernen Welt völlig vernachlässigt oder gar nicht als solche gesehen. Geh mal an einem sonnigen Tag nach draußen und schau in den Himmel. Mach dir klar, wie dein Körper sich fühlt. Fühl die Energie in deinem Körpergeist. Dann lass deinen Blick auf etwas Grünes fallen, Gras oder Bäume beispielsweise, und spüre der veränderten Energiequalität in deinem Körpergeist nach. Das Fühlen ist die Wahrnehmungsform, durch die wir physisch unsere Verbundenheit mit anderen, mit unserer Umgebung, mit unserer Welt erfahren. Wir heilen damit uns selbst und andere. Und schließlich ist das Fühlen auch das Medium sogenannter paranormaler Erfahrungen, Fernwahrnehmung, Psychokinese oder auch das Fühlen der Anwesenheit eines Engels bedürfen dieses Einfühlens oder Mitfühlens. Auf der Ebene des Fühlens, von Qualität, von Wert, von Bedeutung, kann der Raum friedlich oder wild, voller Energie, Wärme oder Kälte sein und wir fühlen es. Wenn wir mit einem anderen Menschen sprechen, fühlen wir den Raum zwischen uns und seine Qualität. Wenn wir in einer Gruppe von Leuten sind und jemand geht oder dazukommt, ändert sich die Qualität des Raums. Und vielleicht können wir uns an die frühe Kindheit erinnern, wo wir all das noch viel stärker fühlten. Dieses Ende der Straße hat etwas Bedrohliches. Der Wald ist freundlich. Jede Ecke des Gartens hat ihre ganz eigene Gefühlsqualität. Auch die Zeit hat Qualitäten, die wir fühlen. Die Qualität des Morgens ist anders als die der Tagesmitte oder des Abends. Tage haben ihre eigenen Qualitäten. Manche sind bitter, manche köstlich oder friedvoll, manche erfüllt, manche gehetzt. Die Jahreszeiten haben ihre Qualitäten. Manchmal können wir kleinste Veränderungen in der Qualität eines flüchtigen Augenblicks ausmachen. Es kann sogar sein, dass wir ein Gefühl von Diskontinuität der Zeit bekommen. Man könnte fast sagen, das Fühlen habe etwas von Pfaden oder Flugbahnen oder lichtleitenden Glasfasern, von Bahnen, auf denen das Gewahrsein innerhalb und außerhalb unseres Körpergeistes im Raum unserer Welt zirkuliert. Es ist eine Art Netz, das uns mit allem anderen in der Welt verbindet. Um zum Fühlen zurückzufinden, brauchen wir zweierlei. Zunächst eine Übungsform wie die Achtsamkeitsgewahrseinspraxis, um die Barriere, die das Fühlen ausschließt, zu überwinden. Die Barriere zwischen Geist und Körper, zwischen Innen und Außen, zwischen mir und dir. Außerdem müssen wir aber unsere Wahrnehmung umerziehen, indem wir ihr neue Interpretationen bereitstellen und neue Geschichten erzählen. Geschichten, die auch das Fühlen berücksichtigen. Die tote Weltgeschichten haben das Fühlen jahrhundertelang betäubt. Aber wir dürfen hoffen, dass sie es nicht ganz abgetötet haben. In den nächsten Briefen werde ich dir ein paar neue Geschichten erzählen, die deinem Fühlen Nahrung geben können. Manche Wissenschaftler erzählen heute nämlich ganz andere Geschichten als die, mit denen du aufgewachsen bist, die aber unsere Gesellschaft nach wie vor beherrschen und antreiben. Eine der wichtigsten dieser neuen Geschichten, die über die Wahrnehmung, habe ich dir bereits erzählt. Wir wachsen mit der Vorstellung auf, dass wir die Welt ungefähr so wahrnehmen wie eine Videokamera. Das ist heute eigentlich keine Geschichte der Wissenschaft mehr, sondern ein Glaube, in den wir hineinwachsen, eine Art Grundkonditionierung. Die Wissenschaft und die Achtsamkeitsgewahrseinsübung zeigen jeder auf ihre Weise, dass dem nicht so ist. Dass Wahrnehmung vielmehr ein schöpferischer, die Welt von Augenblick zu Augenblick hervorbringender Tanz ist. Und unsere Interpretationen, Erwartungen und Emotionen tanzen mit. Hier wird direkt erkennbar, wie die Wissenschaft uns beim Überwinden irriger Annahmen über die Wirklichkeit helfen könnte. Die neue Sicht der Wahrnehmung lässt den Schluss zu, dass die Wissenschaft genauso zu emotionalen Verzerrungen der Wahrnehmung neigt wie jeder andere Bereich menschlichen Tuns auch. Denk also immer daran, dass die neuen Geschichten, die manche Wissenschaftler jetzt erzählen, auch nur Geschichten sind. Sie unterscheiden sich von den alten Geschichten aber dadurch, dass sie Fühlen und Gewahrsein wieder zulassen. Lass dich trotzdem nicht dazu verleiten, sie für endgültige Wahrheiten zu halten. Aber nimm sie ruhig auf und sieh zu, was sie für dein Fühlen und Wahrnehmen hergeben. Betrachte die Welt durch die Brille dieser neuen Geschichten. Dann bleib einfach in deinem Gewahrsein und vertraue auf deine eigene Erfahrung.